Wat? Wat? Wie wat? Wie wat? So, Herr Landrat, Sie sehen, wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heute Abend einen transparenten Ball mittels der Löcher in unseren Jacken und Hosen und schlagen uns mit unseren Fäusten Kokarden an die Köpfe. Dritter Akt, Szene 3. Großer Saal, geputzte Herren und Damen, sorgfältig gruppiert. Der Zeremonienmeister mit einigen Bedienten auf dem Vordergrund. Es ist ein Jammer. Alles geht zugrund. Die Braten schnurren ein. Alle Glückwünsche stehen ab. Alle Vatermörder legen sich um, wie melancholische Schweinsohren. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Den Soldaten gehen die Locken auf. Von den 12 Unschuldigen ist keine, die nicht das horizontale Verhalten dem Senkrechten vorzöge. Sie sehen in ihren weißen Kleidchen aus wie erschöpfte Seidenhasen und der Hofpoet grunzt um sie herum wie ein bekümmertes Meerschweinchen. Die Herren Offiziere kommen um all ihre Haltung. Zu einem Diener. Sage doch dem Herrn Kandidaten, er möge seine Buben einmal das Wasser abschlagen lassen. Der arme Herr Hofprediger. Sein Frack lässt den Schweif ganz melancholisch hängen. Ich glaube, er hat Ideale und verwandelt alle Kammerherren in Kammerstühle. Er ist müde vom Stehen. Alles Fleisch verdirbt vom Stehen. Auch der Hofprediger ist ganz abgestanden, seit er heute Morgen aufgestanden. Die Hofdamen stehen da wie Gradierbäue. Das Salz kristallisiert an ihren Halsketten. Sie machen sich wenigstens bequem. Man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie auf den Schultern trügen. Wenn sie auch nicht offenherzig sind, so sind sie doch offen bis zum Herzen. Ja, sie sind gute Karten vom türkischen Reich. Man sieht die Dardanellen und das Marmormeer. Fort, ihr Schlingel, an die Fenster! Da kömmt ihre Majestät! König Peter und der Staatsrat treten ein. Also auch die Prinzessin ist verschwunden? Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Sind meine Befehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät. Die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht. Zu dem ersten Bedienten. Was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Zu einem anderen. Und du? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren. Aber es ist nicht der Prinz. Ich könnte ihn erkennen. Und du? Sie verzeihen nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Auch nichts. Das ist noch weniger. Aber, Staatsrat, habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tag freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte? War das nicht unser festester Entschluss? Ja, Eure Majestät, so ist es protokolliert und aufgezeichnet. Und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte? Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies ein Fall, worin sie sich kompromittieren könnte. Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde meinen Beschluss sogleich ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Er reibt sich die Hände. Oh, ich bin außerordentlich froh. Wir teilen sämtlich die Gefühle Eurer Majestät, soweit es für Untertanen möglich und schicklich ist. Oh, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherren rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde meinen Untertanen erlauben. Aber die Hochzeit. Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Eure Majestät. Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht? Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, Dann können sie sich allerdings nicht heiraten. Halt, ist der Schluss logisch? Wenn, dann. Richtig. Aber mein Wort, mein königliches Wort. Tröste Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding. Ein Ding, das nichts ist. Peter zu den Dienern. Seht ihr noch nichts? Eure Majestät, nichts, gar nichts. Und ich hatte beschlossen, mich so zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag 12 wollte ich anfangen und wollte mich freuen, volle 12 Stunden. Ich werde ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle ihrer Majestät zu teilen.